Erster Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen die Macht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Zweiter, er schickte sie los, um Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Dritter, er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf eure Reise, wie zum Beispiel einen Stock, eine Tasche, Brot, Geld oder zusätzliche Kleidung. Vierter, wenn ihr ein Haus betretet, sollt ihr dort bleiben, bis ihr weiterzieht. Fünfter, wenn man euch nicht aufnimmt, verlasst die Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen, um zu zeigen, dass sie euch abgelehnt haben. Sechster, die Jünger gingen los und zogen durch die Dörfer, wo sie die gute Nachricht verkündeten und überall Kranke heilten. Siebter, Herodes, der Herrscher, hörte von allem, was geschah, und wusste nicht, was er denken sollte, weil einige sagten, Johannes sei von den Toten auferstanden. Achter, andere meinten, Elia sei erschienen, während wieder andere sagten, einer der alten Propheten sei auferstanden. Neunter, Herodes sagte, Johannes habe ich enthaupten lassen. Wer ist aber dieser Mann, von dem ich solche Dinge höre? Deshalb wollte er Jesus sehen. Zehnter, die Apostel kehrten zurück und erzählten Jesus, was sie getan hatten, danach zog er sich mit ihnen in eine Stadt namens Bethsaida zurück. Elfter, die Menschenmengen bemerkten es und folgten ihm, woraufhin er sie freundlich empfing, mit ihnen über Gottes Reich sprach und alle heilte, die Heilung brauchten. Zwölfter, als der Tag zu Ende ging, kamen die 12 Jünger zu Jesus und sagten, schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen können, um dort Unterkunft und Essen zu finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. 13. Jesus antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten aber, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische, wir müssten erst losgehen und für all diese Menschen Essen kaufen. 14. Es waren etwa 5000 Männer da. Jesus sagte zu seinen Jüngern, lasst sie in Gruppen von 50 Personen sitzen. 15. Die Jünger taten, was Jesus sagte, und ließen alle Leute sitzen. 16. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel, sprach ein Dankgebet, brach das Brot und gab es den Jüngern, damit sie es an die Menge verteilten. 17. Alle aßen und wurden satt, und danach sammelten sie 12 Körbe voll mit den Resten ein. 18. Als Jesus einmal allein betete, kamen seine Jünger zu ihm, und er fragte sie, wer, sagen die Leute, bin ich? 19. Sie antworteten, manche sagen Johannes der Täufer, andere Elia, und wieder andere meinen, einer der alten Propheten sei auferstanden. 20. Dann fragte er sie, ihr aber, wer bin ich eurer Meinung nach? Petrus antwortete, du bist der Christus Gottes. 21. Jesus verbot ihnen streng, dies niemandem zu erzählen. 22. Er sagte auch, der Menschensohn muss viel leiden und wird von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten abgelehnt werden, er wird getötet, aber am dritten Tag wieder auferstehen. 23. Dann sagte er zu allen, wenn jemand mir folgen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. 24. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben für mich verliert, wird es retten. 25. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sich selbst schadet oder verliert? 26. Denn wer sich für mich und meine Worte schämt, für den wird sich der Menschensohn schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel, kommt. 27. Ich sage euch wirklich, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie das Reich Gottes gesehen haben. 28. Etwa 8 Tage nach diesen Worten nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. 29. Während er betete, veränderte sich sein Gesicht, und seine Kleidung wurde strahlend weiß. 30. Und plötzlich erschienen 2 Männer, Mose und Elia, die mit ihm sprachen. 31. Sie erschienen in großer Herrlichkeit und sprachen mit Jesus über sein Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. 32. Petrus und seine Begleiter waren eingeschlafen. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seiner Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. 33. Als die Männer sich von Jesus trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Zelte bauen, eines für dich, eines für Mose und eines für Elia. Er wusste aber nicht, was er da sagte. 34. Während er noch sprach, kam eine Wolke und bedeckte sie. Die Jünger bekamen Angst, als sie in die Wolke kamen. 35. Aus der Wolke kam eine Stimme, die sagte, dies ist mein auserwählter Sohn, hört auf ihn. 36. Als die Stimme verstummte, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten. 37. Am nächsten Tag, als sie vom Berg herunterkamen, traf Jesus eine große Menschenmenge. 38. Ein Mann aus der Menge rief, Meister, ich bitte dich, hilf meinem Sohn, denn er ist mein einziges Kind. 39. Ein Geist ergreift ihn, so dass er plötzlich schreit und krampft, bis Schaum vor seinem Mund ist, der Geist lässt ihn kaum in Ruhe. 40. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. 41. Jesus antwortete, O, ihr ungläubigen und verdorbenen Menschen! Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her zu mir. 42. Als der Junge kam, riss und zerrte ihn der Dämon noch einmal. Jesus befahl dem bösen Geist, den Jungen loszulassen, heilte ihn und gab ihn seinem Vater zurück. 43. Alle waren sehr beeindruckt von Gottes großer Macht. 44. Jesus sagte, hört gut zu und vergesst diese Worte nicht, der Menschensohn wird bald in die Hände von Menschen ausgeliefert werden. 45. Sie verstanden diese Worte jedoch nicht, denn ihre Bedeutung war ihnen verborgen, und sie trauten sich nicht, ihn danach zu fragen. 46. Unter den Jüngern entstand eine Diskussion darüber, wer von ihnen der Wichtigste sei. 47. Weil Jesus ihre Gedanken kannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. 48. Er sagte zu ihnen, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn der Kleinste unter euch allen ist der Größte. 49. Johannes sagte, Meister, wir haben jemanden gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir haben es ihm verboten, weil er nicht zu unserer Gruppe gehört. 50. Jesus antwortete ihm, verbietet es ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. 51. Als die Zeit kam, dass Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, beschloss er fest, nach Jerusalem zu gehen. 52. Er schickte Boten voraus, die in ein samaritisches Dorf gingen, um dort alles für ihn vorzubereiten. 53. Aber die Bewohner des Dorfes nahmen ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. 54. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, fragten sie, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel rufen, das sie vernichtet? 55. Jesus drehte sich um, tadelte sie und sagte, ihr wisst nicht, welcher Art Geist euch antreibt. 56. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. 57. Als sie weitergingen, sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. 58. Jesus antwortete ihm, Füchse haben Höhlen und Vögelnester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. 59. Zu einem anderen sagte er, folge mir. Dieser antwortete, Herr, erlaube mir zuerst, meinen Vater zu begraben. 60. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. 61. Ein anderer sagte, Herr, ich will dir folgen, aber lass mich zuerst Abschied von meiner Familie nehmen. 62. Jesus antwortete ihm, niemand, der den Pflug in die Hand nimmt und dann zurückblickt, ist für das Reich Gottes geeignet.